Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier bei Blind World. Heute geht es um das iPhone 7 Plus. Das habe ich mir jetzt nämlich gekauft, weil ich auch die iOS Beta von iOS 11 getestet habe und mir das nicht so zusagte. Aber ich habe mir das iPhone 7 Plus gekauft. Das verfügt auch über 3 GB Arbeitsspeicher, den A10 Prozessor, den Fusion Chip mit Quad Core, das heißt zweimal einen Dual-Core, einen schwächeren und einen stärkeren und einen schönen großen Akku, die neue Kamera, die mich eigentlich nicht so interessiert und eine bessere vorderseitige Kamera und natürlich 3D-Touch und die verbesserte Taptic Engine. Natürlich verfügt das iPhone 7 Plus auch über den in Anführungsstrichen Stereo-Lautsprecher. Ja, und das war es auch gerade, was ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gehört hat. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie die Packung eigentlich so aussieht. Eigentlich kennt man es ja von den Packungen von iPhones, dass man hier die Home-Taste und den Schlitz für die Ohrmuschel spüren kann. Das ist seit dem iPhone 7. Ich weiß nicht, ob es beim 6 auch schon war. Das habe ich da nämlich nicht gefühlt. Das hatte ich ja nicht. Hier jedenfalls ist das nicht so. Man hat zwar eine Erhebung, aber man fühlt nicht mehr die Home-Taste. Ich hebe einfach mal den Deckel an, so wie das eigentlich bei Apple-Geräten ja immer war. Und das ist immer noch ein sehr stabiler Pappdeckel. Ganz oben liegt ein Kartönchen, so ein kleines. In dem hat man die Bedienungsanleitung, denke ich. Das sind so Blätter und hier die Apple-Sticker mit drin. Und darin befindet sich auch der Schlüssel, um die SIM-Karte einzulegen. Dann kommt hier in einem größeren Fach einmal das Netzteil. Das habe ich natürlich schon ausgepackt. Und das neue Schächtelchen, das jetzt beiliegt. Und zwar das von den neuen EarPods mit Lightning-Stecker und auf der Rückseite dieses Schächtelchens haben wir jetzt auch diesen Adapter. Den habe ich jetzt gerade in der Hand. Der ist einfach ein ganz normaler Lightning-Stecker und hier auf der anderen Seite hat er dann einfach, fühlt sich an wie so ein Mini-Zylinder mit einem Loch drin und da kommt eben der Kopfhörer dann rein. Ich lege das jetzt hier mal wieder drauf und das ist auf jeden Fall eine sehr unspektakuläre Verpackung, wie ich finde, ist ja auch nicht wirklich irgendwie jetzt total viel drin, wo man sich denken müsste, oh, das ist ja echt super interessant. Deshalb denke ich auf jeden Fall, dass da Apple, also ich fand immer früher, das war noch was Besonderes, das auszupacken. Ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viele iPhones man schon gehabt hatte. Bei dem Lightning-Adapter für die Kopfhörer ist das ja so, dass im iPhone früher der Digital-Analog-Wandler, kurz DAC, steckte. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Der steckt jetzt in diesem Adapter hier drin, den ich jetzt aktuell auch gerade hier in der Hand habe. Und meiner Ansicht nach klingt das nicht so besonders. Man sollte dann schon direkt einen Kopfhörer kaufen, entweder der einen guten Verstärker schon drin hat und den dann per Lightning anschließen, beziehungsweise Bluetooth und dann auch nur, wenn der Kopfhörer AAC Direct Stream, beziehungsweise für die Androiden aptX unterstützt. Ansonsten kann man sich natürlich auch einen Digital-Analog-Wandler kaufen, also den DAC. Da gibt es zum Beispiel welche von Biodynamic und so. Die sind aber ziemlich teuer und ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist. Es kommt halt auch immer darauf an, wie man eben Musik hören möchte, weil Apple gibt das ja auch nur in 256 Kilobit AAC, das heißt knapp 320 Kilobit MP3, aus und ja, ob man da wirklich so einen teuren Digital-Analog-Wandler braucht, das bin ich mir nicht sicher. Ich möchte jetzt hier auch nicht mehr auf die Technik eingehen, wie das funktioniert, wie die Audiosignale verarbeitet werden. Das können wir mal in einem anderen Podcast durchgehen. Ich habe jetzt das 7 Plus hier in der Hand. Ich habe jetzt auch mal bewusst die Mitteilung und so weiter nicht ausgeschaltet. Und beim iPhone 7 Plus und auch beim iPhone 7 haben wir ja die neue Home-Taste, über die auch viel kritisiert am Anfang wurde, wenn man es noch nicht ausprobiert hatte. Die Home-Taste, wenn man sie drückt und das iPhone aus ist, spürt man nichts. Durch die neue Taptic Engine aber, das ist eben ein kleines Hämmerchen, das dann immer dagegen klopft, also nicht wirklich mehr Vibration, das wird aber damit dann auch noch realisiert. Jedenfalls, wenn man das dann reindrückt, die Home-Taste, oder halt fester draufdrückt, das ist dann auch ein 3D-Touch-Druck sozusagen, dann klopft das da eben gegen, und wenn man es wieder loslässt, nochmal, und so fühlt sich das eben an, als ob man das iPhone wirklich da hier in die Home-Taste reindrückt. Ich werde es jetzt mal drücken und ihr hört einfach mal hin. Mail. Keine ungelesenen E-Mails. Also so klingt das dann. Der hat jetzt sich automatisch entsperrt, weil der Touch-ID-Sensor hier so schnell ist, das finde ich sehr genial. Ich kann ja mal ganz kurz auch auf 3D-Touch eingehen. Und zwar, wenn man beispielsweise auf eine App einen 3D-Touch-Druck macht mit VoiceOver und diesen nicht komplett stark durchdrückt, dann kann man die App auch öffnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf WhatsApp mit dem Finger bin beispielsweise und jetzt einfach reindrücke und direkt wieder loslasse, dann bin ich im Kontextmenü. Wenn ich das aber ein bisschen leichter mache, ja, es ist natürlich ein bisschen eine Hürde hier, das muss man natürlich schaffen. So, jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich auch hier drin. Ja, und das ist es halt, das ganz normale WhatsApp. Einmal wieder die Home-Taste drücken. Ja, und das ist eben das 3D-Touch. Das kann man auch nutzen auf Schaltflächen. Da ist es egal, wie stark man drückt. Wenn ich jetzt beispielsweise in den Einstellungen bin und hier auf Allgemein stark drücke, bin ich drin, egal wie stark ich drücke. Wenn man jetzt oben links auf Zurück ist und zu stark drückt, muss man aufpassen, dass man nicht den App-Umschalter öffnet. Ich versuch's gerade mal. Ja gut, jetzt habe ich einen Doppeltipp gemacht. Aber auf jeden Fall gibt es nämlich bei 3D-Touch eine Geste, dass wenn man das iPhone am linken Rand, also auf der ganzen linken Seite, stark reindrückt, mit 3D-Touch sich der App-Umschalter öffnet. Diese Funktion ist mit iOS 11 nicht mehr da. Das habe ich schon in der Beta getestet. Zu iOS 11 gibt es aber auch später nochmal einen anderen Podcast. Ich entsperre es jetzt gerade nochmal. Einstellungen. Und wir sind hier wieder in den Einstellungen und da schauen wir uns gerade mal um mit 3D-Touch. Denn viele sagten immer, man könnte da das nicht richtig einschätzen, wie stark man drücken soll. Und da kann man natürlich auch die Drucksensitivität einstellen. Da gehen wir gerade mal auf Allgemein. Hintergrundbild. Allgemein. Home-Taste. Bedienungshilfen. Tastenformen. Bedienungshilfen. Und hier auf 3D-Touch. Bedienungshilfe, 3D-Touch, Überschrift, 3D-Touch, ein. Mach mal ein bisschen lauter. Bei aktiviertem 3D-Touch kannst du durch unterschiedlich starken Druck auf den Bildschirm Inhaltsvorschauen, 3D-Touch-Empfindlichkeit, Überschrift, Mittel, einstellbar. Das ist jetzt Mittel, das lasse ich auch so, wenn man nach oben streicht. Fest. Fest. Und höher geht's nicht. Dann gibt's noch Mittel und Leicht, wenn man wieder runterstreicht. Mittel. Ich lass mal Mittel. Und wenn man weiter wischt, gibt's noch was Interessantes. Passe die Druckempfindlichkeit. 3D-Touch-Empfindlichkeit. Druckempfindlichkeit. Taste. Wenn man hier, das Druckempfindlichkeit, ist im Taste. Ganzen unteren Bereich so ein Bild, wenn ich da fest reindrücke, dann merke ich, aha, jetzt ist nichts passiert. So wäre es dann für VoiceOver, wenn ich fester reindrücke. Vorschau. Dann bin ich in der Bildvorschau. Verfügbar. Vorschau schließen. 3D-Touch, Bedienungshilfen, Zurücktaste. Ja, und dann gehen wir mal wieder hier raus, Home-Taste drücken. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und ich bin sehr zufrieden mit 3D-Touch. Kommen wir nun mal zur Taptic Engine des iPhone 7 Plus und 7. Diese ist so gut schon gelöst von Apple, dass man tatsächlich meinen kann, dass, ja, dass man auch hier bei der Home-Taste, wenn man die drückt, das schon richtig spürt. Übrigens, wenn man das nachträglich einstellen möchte bei der Home-Taste, geht man auf Einstellungen allgemein und dann auf Home-Taste. Und wenn man dort das dann auswählt, Stufe 1, 2 oder 3, dann kann man einfach reindrücken und ja, wenn das passt, gibt es oben links die Taste fertig. Das kann ich auch nochmal gerade zeigen. Einstellungen. Drücke oben auf das Bild, um die 3D-Bedienungshilfen allgemein Einstellungen, allgemein Info. Taste, Software, Spotlight, Handoff, CarPlay, Home-Taste, Taste. Home-Taste. Fertig. Taste. Klick wieder statt. Tippe auf eine der nachstehenden Optionen und drücke zum Testen auf die Home-Taste. Tipp 1. Taste. 1. Ich habe jetzt 3 ausgewählt. 2. Taste. Auswahl. 3. Taste. Und wir hören mal. Ja. Machen wir mal 2. Auswahl. 2. Taste. Auswahl. 2. Ja, es hört sich eigentlich gleich an. Das ist halt doof. Man muss das fühlen. Und hier 1. Ja, gut, das ist. Ich mach 3, finde ich ganz gut. Ja, ist auf jeden Fall cool. Oben links fertig. Klick wieder fertig. Und zack, mit 3D-Touch gelöst. Ich bin jetzt hier in der Nachrichten-App und bin in einem Chat und habe da schon was reingeschrieben. Und hier ist jetzt ja die Taste. Senden Nachricht. Irgendwo. Senden. Taste. Und wenn ich hier einen leichten 3D-Touch mache, wird's abgesendet. Audio aufnehmen. Taste. Hat man jetzt vielleicht gehört. Und wenn ich jetzt einen starken Druck mache und draufbleibe kurz. Mit Effekt senden. Kommt mit Effekt senden und das schauen wir uns gerade mal an. Denn da kommt die Taptic Engine wieder zum Einsatz. Wenn man zum Beispiel einen Effekt mit Klang macht, so ein Feuerwerk oder so, das dann ja knallt, fühlt man das Knallen auch tatsächlich im iPhone. Und das hören wir uns jetzt mal gerade eben an. Auswahl, Hintergrund, Auswahl, mit Effekt, Seite 1, Seite 5 von 7, Feuerwerk, schließen, mit Feuerwerk senden, Taste. Ich halte jetzt das mal gerade hier ran. Ich hoffe, man hört das dann. Mit Feuerwerk senden. Taste. Mit Feuerwerk senden. Bildschirmfüllender Effekt. Feuerwerk explodiert und verblasst vor einem schwarzen Hintergrund. Deine iMessage. Hallo. Deine iMessage. Hallo. Ja, ich hoffe mal, man hat das gehört. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, was die Taptic Engine da leistet. Und mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist auch bei anderen Effekten noch sehr cool. Und man hat auch eine richtige Systemhaptik. Ich zeige gerade nochmal was anderes. Ich bin jetzt hier in der Uhr-App unter dem Timer-Tabulator. Timer. Überschrift. Und da kann man natürlich das auch einstellen, wenn man 0, 40 Minuten. Objekt out 41 Minuten. Den Finger hier einfach drauf hält und dann nach rechts oder so zieht. Ich halte das mal hier wieder unten hin. Ein bisschen doof mit VoiceOver, ich muss gerade nochmal schauen. Timer Ende. 41 Minuten. Objektauswahl. Einstellbar. Ich hoffe, man hört das, weil das ist ein bisschen, also, man fühlt es halt mehr. Ich glaube, man hört das nicht so. Ich mache das gerade nochmal. Nochmal. Also wie wenn man an so einem Zahnrad eben dreht. Es ist auf jeden Fall total cool. Des Weiteren hat das iPhone 7 einen neuen Lautsprecher bekommen. Wir haben jetzt oben, wo die Ohrmuschel sonst immer ist, oder jetzt auch immer ist, noch auch noch einen normalen Lautsprecher verbaut bekommen. Keine Angst, wenn man telefoniert, schaltet der sich in einen normalen Zustand, wo er wieder leise ist. Hier aber so ist er normal laut und wir hören uns jetzt einfach mal einen GEMA-freien Musiktrack an aus dem iPhone-Lautsprecher und ich reguliere einfach mal zwischendurch die Lautstärke. Das ist jetzt das iPhone und ich drehe es mal auf volle Pulle. Das ist die leiseste Stufe, dass man noch was hört. Und das ist wieder die lauteste Stufe. Das heißt jetzt also, das iPhone hat einen besseren Lautsprecher. Und das iPhone hat ja auch einen Stereo-Lautsprecher. Halt, Stereo? Nein, nicht ganz. Denn der Lautsprecher oben, also die Ohrmuschel, wenn man das iPhone quer vor sich hält, strahlt zu einem hin, der untere Lautsprecher aber strahlt zu einem weg. Macht das einen hörbaren Unterschied? Ein bisschen. Denn wenn beide Lautsprecher zu einem strahlen würden, würde das Klangbild natürlicher sein. So ist das aber ein bisschen verfälscht, aber dennoch kann man ein bisschen Stereo-Sound erleben, was bei einem anderen iPhone bis dato noch nicht möglich war. Die iPads, die haben das natürlich schon länger mit ihren 4 Lautsprechern, wenn man sie quer hält, seit dem iPad Pro, der Einführung eben im September 2015. Der iPhone-Lautsprecher ist natürlich immer noch kein Ersatz für irgendeinen anderen Lautsprecher. Der klingt zwar schon besser und lauter, aber also er verzerrt vor allem nicht mehr so wie bei den anderen iPhones, weil die ja immer nur einen Lautsprecher hatten, und zwar an der unteren rechten Seite. Vor allem beim iPhone 5S war das immer so eine Sache, die ein bisschen, naja, ich fand, der hat ziemlich gekratzt. Beim iPhone 6 war es ein bisschen besser und beim 6S auch, aber beim iPhone 7 ist das dagegen schon um einiges besser. Aber falls ihr ein bisschen das noch besser haben wollt, empfehle ich immer noch einen Lautsprecher per Klinke. Geht nicht. Also per Bluetooth meinetwegen anzuschließen, bei diesen blöden Bluetooth-Würfeln. Naja, blöd ist meine Meinung. Hört man sowieso keinen Unterschied, ob das jetzt hier mit 19 Kilohertz gesendet wird oder mit 24. Das ist halt so eine Sache, ja. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Natürlich, wenn ich jetzt da einen großen Lautsprecher anschließe, dann möchte ich schon, dass sich das richtig anhört. Dann möchte ich auch die vollen 24 kHz haben. Ich habe da ein paar Tracks. Ich weiß, dass die normalen Tracks natürlich bei 16 kHz liegen. Aber ja, also ich möchte einfach, dass das Klangbild natürlicher wirkt. Und jeder, den das interessiert, da können wir mal einen anderen Podcast zu machen. Und ich kann auch auf einen Podcast dazu verweisen, den Podcast von merkst.de, der ist auch sehr interessant, ist übrigens auch bei uns in der Linkliste eingetragen, der befasst sich nämlich auch mit Blindentechnik unter anderem, aber auch mit anderer Technik. Ja, Werbung Ende. Das iPhone 7 hat ja auch eine neue Kamera, die Dual-Kamera, also das iPhone 7 Plus. Das normale iPhone 7 hat diese nicht. Und mit der Dual-Kamera gibt es einen neuen Modus in der Kamera-App, und zwar den Porträt-Modus, und den schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Ich bin jetzt hier in der Kamera-App und wir sind jetzt ganz oben. Blitz, automatisch. Ich wisch mal weiter. HDR, Automat, Live-Foto, aus. Live-Foto ist ja seit dem iPhone 6S dabei. Da ist dann eben vor und nach dem Bild noch eine kleine Videosequenz, zumindest glaube ich das. Timer, aus. Filter, ohne. Taste. Suche. Fokussierung entsperrt. Bild, Zoomen, 1,0x, Kameramodus, Foto, einstellbar. Hier können wir nach oben wischen. Portrait. Und hier ist Portrait. Tiefeneffekt deaktiviert, weiter entfernen. Was ist der Tiefeneffekt? Das ist eben, dass der Hintergrund verschwommen ist und das andere, was man fokussiert, total scharf. Wenn ich jetzt das iPhone nämlich weiter weghalte, dann... Tiefeneffekt aktiviert. Kann ich einfach nicht mehr... Tiefeneffekt deaktiviert. Nee. Tiefeneffekt deaktiviert. Das Objekt sollte max. 2,5 Meter entfernt sein. Das ist doch... Nehmen wir mal hier irgendwas. Tiefeneffekt aktiviert. Tiefeneffekt deaktiviert. Das ja, Objekt gut. Sollte max. Also ich bin jetzt auch kein Fotograf, aber das wollte ich trotzdem nur mal kurz zeigen. Denn das ist auch cool, dass es mit VoiceOver angesagt wird. Und wenn sich ein Gesicht im Bild befindet, wissen wir ja sowieso, dass das auch angesagt wird. Und deshalb kann der Jan Blinder eigentlich auch ganz tolle Fotos mitmachen. Ich habe mir schon bestätigen lassen, dass ich auch schon mal ein einigermaßen gutes Foto mit diesem Porträtmodus hinbekommen habe. Warum sich der Porträtmodus, ich habe hier iOS 10.3.2 drauf, warum sich der in der Beta befindet, verstehe ich nicht, weil als ich das aktiviert hatte, also als ich das erste Mal auf den Modus gegangen bin, mit nach oben wischen, wurde mir gesagt, dass das noch eine Beta sei und ich musste auf Beta testen klicken oder tippen, und dann ging das aber ganz gut. Die anderen Modi in der Kamera sind gleich, Panorama und so weiter, die Filter auch. Und das war es eigentlich auch schon mit der Kamera. Mehr Neues gibt es da eigentlich nicht. Beim iPhone 7 ohne Plus ja sowieso nicht. Dann möchte ich euch jetzt noch ein paar nützliche Funktionen mit 3D-Touch ein bisschen kurz mal näher bringen. Wir haben beispielsweise, stehen wir hier. Dock, Telefon. Und der Finger liegt immer noch drauf. Aktionen verfügbar. Fest reindrücken. Kontextmenü, neuen Kontakt erstellen. Taste, Kontextmenü schließen. Sind wir ganz oben, gehen wir mal weiter. Neuen Kontakt erstellen. Taste. Nach Kontakt suchen. Taste. Letzten Anruf anzeigen. Taste. Favoriten. Überschrift. Widget hinzufügen. Taste. Ja, und da habe ich dann gleich die Favoriten, kann das Widget hinzufügen. Mama. Und das Mobil. Ist eben Taste. Meine Mutter dann. Ja, ist auf jeden Fall total cool, weil ich das total super finde mit dem 3D-Touch, das einfach zu machen. Man muss die App gar nicht öffnen. Das iPhone 7 Plus hat ja sowieso 3 GB Arbeitsspeicher, deshalb wäre das da eigentlich auch egal, aber es geht wirklich ein bisschen schneller. Wir kriegen das übrigens weg mit der Kreisbewegung für die Zurückgeste oder auf Kontextmenü schließen. Ich gehe mal auf Kontextmenü schließen. Kontextmenü, Telefon. Und dann sind wir wieder auf Telefon. Schaltfläche. Taschenlampe. Umschalttaste. Aus. 3D-Touch. Kontextmenü schließen. Helles Licht. Taste. Mittleres Licht. Taste. Wenig Licht. Wenig Licht. Taste. Das ist auch total cool. Dieses Feature gibt es tatsächlich nur mit 3D-Touch. Alle anderen schauen leider in die Röhre. Schließen wir das mal wieder. Kontextmenü schließt. Kontextmenü. Helligkeit. Mail. Keine ungelesenen E-Mails. Wir kennen das doch beim iTunes Store, wenn wir eine iTunes-Karte einlösen möchten, oder auch beim App Store, ist ja egal, wo man das macht, ist ja sowieso alles iTunes. Dann ist es aber nervig, reinzugehen, zumindest finde ich das, und bis ganz nach unten, beziehungsweise man kann ja auch in den Tabulator dann fokussieren und dann eben nach oben wischen, aber so geht das auch schneller. Ich fokussiere mal den iTunes Store. iTunes Store. Mach einen 3D-Touch. Aktion verfügbar. iTunes Store. Käufe. Taste. Kontextmenü schließen. Bin ganz oben, wisch mal durch. Käufe. Taste. Downloads anzeigen. Taste. Einlösen. Taste. Ah, und hier hat man direkt einlösen. Das ist auf jeden Fall total cool. Suchen. Taste. iTunes Store. Und direkt suchen. Und wenn man hier raufklickt auf iTunes Store, ist die App eben gleich geöffnet. Ja. Wenn man auf Einlösen klickt, öffnet sich die App natürlich auch. Das brauche ich auch gar nicht sagen, dass man die da nie öffnen muss. Aber in diesem Kontextmenü ist die App natürlich noch nicht geöffnet. Bei iBooks gibt es das auch übrigens. iBooks. iBooks. Merkhilfe. 25. Kontextmenü schließen. Hier hat man jetzt die zuletzt gelesenen Bücher. Merkhilfe. JVC. TV-Puck. Im iBooks Store. iBooks. Im iBooks Store suchen. Taste. Und kann auch direkt im iBooks Store suchen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und eine Methode, die sich auf jeden Fall lohnt. Ich habe ja das iPhone 7 in Diamantschwarz genommen, also diesem Jet Black. Und das fühlt sich hinten ja an wie Glas. Also genau wie vorne, weil das ja ein Lack ist. Und viele dachten ja oder sagen, dass das schnell verkratzt. Ich habe mir dann trotzdem ja auch eine Hülle noch mit dazu gekauft für 15 Euro. Die ist eigentlich ganz in Ordnung. Die ist an den Seiten weich und hinten ziemlich hart und schützt das Ding, denke ich mal, und hoffe ich sehr gut. Panzerglas habe ich nicht drauf, aber ich hatte das Ding auch 2 Tage ohne die Hülle benutzt und ich kann auf jeden Fall nichts sagen, dass irgendwelche Kratzer, also ich habe das mir zumindest sagen lassen. Ich sehe das ja selbst nicht, also es scheinen wohl keine Kratzer drin gewesen zu sein und ich habe das auch ausprobiert, da mal ein bisschen rumzukratzen oder so, es ist kein Kratzer drin. Und so anfällig scheint es dann wohl doch nicht zu sein, aber wenn man ständig die Finger drauf hat, sieht man halt total viele Fingerabdrücke. Na klar, wenn man die Hülle hat und dann hat man da auch seine Fingerabdrücke und so drauf, aber das Gerät an sich bleibt halt natürlich schön sauber. Ich kann auf jeden Fall jedem die Jet Black Farbe empfehlen. Die fühlt sich viel hochwertiger an als die andere Farbe und die Mattschwarze beispielsweise sieht zwar auch ganz in Ordnung aus, aber das Glänzende, ich denke mal, man kommt damit hochwertiger daher und ein bisschen edler soll das wohl aussehen. Und ja, mir geht es natürlich auch ein bisschen ums Gefühl, weshalb ich dann doch mich für das entschieden habe. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Es war mal der erste reguläre Podcast übrigens von Blind World. Wer sich fragt mit den Tipps, ich hatte das schon auf Facebook geschrieben, ab 15. Juli wird es wieder einen Blind World-Tipp geben. Und es wird auch noch ein Podcast kommen, da ich jetzt ja die Apple Watch, ich habe die ja auch, da ich die jetzt habe, will ich die auch mit dem iPhone verbinden. Und das werde ich dann auch aufzahlen. Dann will ich ja auf jeden Fall beim neuen iPhone ja auch wieder die Apple Watch haben, weshalb ich das einfach für euch mit aufzeichnen werde. Ihr könnt mich natürlich auch auf Facebook finden, Blind World einfach eingeben oder bald eventuell auch unter einem eigenen Kanal hier in der Podcast-App oder eben als Feed-Adresse, das wird dann alles bekannt gegeben, auch auf der Partnerseite Kuva. Einfach facebook.com/kuva-netzwerk, zusammengeschrieben, alles klein und ohne Bindestrich. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder bei einem neuen BlindWorld-Tipp und vielleicht sogar schon davor bei dem Apple Watch Podcast. Bis dann!